finden euch, ihr wisst fort. Kommt hier hinein, nehmt ein Pferd, reitet schnell. Am Siege warst du uns und dem Bauern tust. Wer tu ich, so will ich an alles. Wann begegne ich dir wieder? Bald. Rechnet auf ihn.